Hallo, ihr seid bei Herzblut freier Szene, dem Magazin über die performativen Künste. Und das hört ihr auf Radio 88,4 MHz in Berlin oder 90,7 MHz in Potsdam oder im Stream unter fr-bb.org, das steht für Freie Radios Berlin-Brandenburg, fr-bb.org. Und am Mikrofon ist der Thomas. Hallo Thomas. Hallo Makro, schön, dass du uns hier so technisch wieder mal angekündigt hast. Es ist immer schön, dass die Menschen die Senderkennung einmal gesagt bekommen. Finde ich gut, weil mehr Wissen ist mehr Lust, oder? Ja, wobei es natürlich, ich finde, das richtige Maß an Wissen ist es dann auch. Also früher habe ich noch einen Sender gehört, der da der Nachfolger von Rias war. Ja. Und der meinte, diese Senderkennung gehört eigentlich nach jedem Musiktitel. Und da kann ich sagen, nein. Ja, das kann ich nachvollziehen. Vor allem, wenn einen die Senderkennung duzt. Du hörst das beste Radio. Nee, das finde ich persönlich genau wieder richtig. Also ich habe wirklich sehr, sehr lange gefremdelt mit Radio 1. Das Radio mochte ich total gern, aber dieses Siezen hat mich unfassbar genervt. Ach, ich liebe es. Ich mag ein höfliches Radio. Deswegen sieze ich dich ja auch, Makro, oder? Eure Makronizität. Das ist Juro. Ja dann, das genau, das Plurales ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber ich finde, siezen macht einen alt, sofort. Das ist irgendwie falsch. Ich bin gerne alt. Okay, wir merken, wir sind wieder kontrovers unterwegs heute. Das finde ich aber auch gut, weil wir haben auch ein kontroverses Thema vor uns. Es ist Bundestagswahl und wir wollen uns ein bisschen mit den Wahlprogrammen auseinandersetzen zum Thema Kultur. Ich habe gestern einen Artikel gelesen vom Spiegel, der Kulturrat beklagt nämlich einen kulturlosen Wahlomaten. Die Kulturfrage wird im Wahlomat nicht gestellt und deswegen haben wir gedacht, wir lösen dieses Problem, oder? Genau, und interessanterweise schreibt ja auch tatsächlich jede Partei was in ihre Wahlprogramme. Aber wir steigen jetzt schon direkt ins Thema ein. Vielleicht sollten wir erst den Rückblick machen und ja. Dann da so loslegen mit. Ich wollte es nur ankündigen, damit die Leute dranbleiben, weißt du, so ein bisschen Teasern. Teasern, genau. Gleich gibt es die total spannende Diskussion zum Thema Wahlprogramme und Kultur. Und zwar auf Freie Radios Berlin-Brandenburg. Auf 88,8. Okay, machen wir einen Rückblick. Hast du was gesehen im August an Theater, Kunst, Kultur? Ja, tatsächlich. Ich war auf dem Theaterfestival Harz oder auf dem Harzer Theaterfestival mit dem schönen Untertitel Queer durch den Wald. Da waren also tatsächlich nur Produktionen, wo irgendetwas eine Mitspielende oder Mitarbeitende irgendwie queer ist. Und das ist ganz schön, fand ich. Und ich habe mir die allseits bekannten Menschen vom Theater Anu angeschaut. Bin da also auch extra hingefahren. Das war eine Freilichtbühne Bennekenstein, fast am Brocken. Also nicht ganz, aber man fuhr da dran vorbei. Also ein bisschen Weg auf mich genommen, um das zu sehen. Yggdrasil haben die da gespielt. Das um nordische Göttersagen geht. Also das ist ja ganz oft bei Anu, dass sie sehr intensive, dramatische Dinge da zum Besten geben. Und die haben das eigentlich entwickelt für eine 360-Grad-Bühne und das wurde jetzt umarrangiert für so eine mehr oder weniger frontale Waldbühne. Also sie waren hinten im Wald und haben den halt bekanntermaßen extrem gut angeleuchtet und spektakulär genutzt, sodass das halt auch wirklich wieder toll im Grünen so Theater war. Und besonders beeindruckt hat mich da die Sache, das waren drei Schauspielende, die im Grunde relativ oft einen Monolog gehalten haben, den sie aber zu dritt gehalten haben. Das bedeutet, chorisch und abwechselnd, also so, manchmal hat eine gesprochen, manchmal haben alle drei gesprochen, sie haben hin und her gewechselt. Innerhalb des Monologes wurden auch die Personen gewechselt, aber dann haben auch wieder alle drei die Personen gewechselt und das sichtbar. Das war überraschend strukturell und das hat eine unglaubliche Stärke entfaltet. Das war wirklich knallig. Die haben zwischendrin immer mal auch gesungen und das musste, glaube ich, sein, um kurz mal diese Intensität ein bisschen loszulassen, weil es war wirklich super intens. Also hat mir wahnsinnig gut gefallen. Klingt super toll, aber kann man das nochmal sehen oder war es eine Produktion nur für dieses Festival? Na, die haben das, wie gesagt, jetzt das zweite Mal gespielt. Irgendwie war es vorher noch auf einer anderen Bühne. Die reisen ja viel rum in Deutschland und spielen da die ein oder anderen Sachen. Ob das mal nach Berlin kommt, weiß ich nicht. Vielleicht schon. Ich weiß, ab und zu, glaube ich, spielen sie inzwischen sogar ja auch mal Indoor. Also, wer weiß. Man muss da mal dranbleiben. Ja, super. Das klingt sehr spannend. Queer durch den Wald. Hast du noch was gesehen? Sonst hätte ich tatsächlich... Der August hat einiges zu bieten. Nee, dann sag mal gerne deine Dinge. Also, im August war ich tatsächlich bei Radio 1, die gerade schon erwähnt worden sind, die mich da auch immer schön gesitzt haben. Auf der Freiluftbühne Weißensee gab es die Radio 1 Radio Show, die mit einer kleinen Liveband und alles live macht. Also Live-Musikgäste, Phil war zum Beispiel da und auch Fink, der hier in Berlin ist. Und ein Künstler, den ich nicht kannte, und Gisbert zu Knüpphausen mit seinem Schubert-Programm. Also es war auch musikalisch sehr bunt und spannend und Britta Steffenhagen und Herr von Keil moderierten. Dann werden eben auch die Nachrichten und das Wetter und der Verkehr live vorgelesen, was, glaube ich, im Radio auch ganz schön ist, wenn man im Auto sitzt und dann so eine ganze Freilichtbühne ruft, gute Fahrt! das war sehr schön und auch immer mit der Aufforderung, geh zu Live-Kultur, weil die Freilichtbühne Weißensee, ich weiß nicht, ob du hier schon mal warst, einfach eine sehr schöne Kulturbühne ist, also wer da noch nicht war und vielleicht den Film über Gundermann gesehen hat, am Ende gibt es so einen Open-Air-Live-Auftritt von ihm und das ist die Freilichtbühne Weißensee. Also sehr, sehr schön und ich bin da sehr froh, dass da Programm stattfindet und war Radio 1 bei uns, also von mir zu Hause 3 Minuten zu Fuß weg. Da einfach ist, wir haben unsere Sitzkissen geschnappt und uns einen schönen Abend gegönnt. Das war sehr, sehr schön. Sehr empfehlenswert. Die sind sonst immer im Heimathafen Neukölln gewesen, wenn ich das richtig erinnere. Oder im Festsaal Kreuzberg. Eins von beiden. Ja. Und wenn wir schon bei Berlin sind, ich habe noch was ganz Neues gesehen. Also ich habe 2 neue Dinge noch gesehen, die aber, um sozusagen sehr, sehr ehrlich mit allen Zuschauenden, Hörenden zu sein, Zuhörenden, am 1. und am 2. September stattfinden, aber vor unserer Sendung sozusagen. Das eine war die Premiere Pflanzendörfer auf der Brache Zukunft der Brotfabrik Berlin. Auch das ist nicht ganz richtig. Ich war in der Generalprobe. Das ist ein Stück, hat hier auch ein Weißenseer Künstler geschrieben, über einen DDR-Künstler. Pflanzendörfer gibt auch gerade eine Ausstellung parallel dazu in der Galerie. Der hat gezeichnet und auch sehr dadaistische oder expressionistische Gedichte geschrieben, also sehr wortgewaltiges und sich am Ende das Leben genommen. Und darüber gibt es ein 2-Personen-Theaterstück. Sehr intensiv, sehr spannend. Also ich habe am Anfang ein bisschen überlegt, wer sind die beiden Figuren? Und als ich das dann, das kann natürlich auch an der Generalprobe noch gelegen haben. Wir wissen ja, wie Generalproben sind. Die sind immer nur so 80% von dem, was dann hoffentlich am Ende auf die Bühne kommt. Aber ja, als ich das dann losgelassen hatte und mich von dem großen Überschwang an Text und so begeistern lassen, das war sehr, sehr schön. Also das kann ich wirklich empfehlen. Pflanzendörfer gibt es nochmal am 16. und am 17.9. Und dann war ich bei Pigo und Eichhorn in der Bar Jeder Vernunft. Und das war auch gigantisch, weil Bar Jeder Vernunft, wer hier schon mal in Berlin da war, das ist einfach ein ganz toller Veranstaltungsort. Zirkuszelt, statt 250, 150 Leute drin. Das tut der Bar nicht unbedingt, also es tut der finanziell weh, aber vom Zuschauen und Zuhören her ist das kein Problem, weil es immer noch sehr voll ist und sehr gute Stimmung hat. Und Pigo und Eichhorn haben ihr neues Programm Volume 10. Und die haben ja tatsächlich was zur Weltgeschichte beizutragen. Also es ist jedes Mal ein Genuss. Die beiden, die sagen jetzt Musikkabarett, aber eigentlich, ich weiß nicht, was das ist. Das ist Kulturunterricht in höherem Maße. Wir haben die ganze Zeit so Argumentationstechniken und beigebracht bekommen, um in Diskussionen festzustellen, wenn das Gegenüber oder auch in Talkshows ablenkt, indem es die Person angreift oder irgendwelche anderen Argumente zieht, die eigentlich nichts mit dem Inhalt zu tun haben. Naja, ihr wisst, was ich meine. Das war sehr, sehr toll. Also Pigo und Eichhorn ist noch bis 12. September in der Bar Jeder Vernunft. Unbedingt hingehen. Ich kann das nur empfehlen. Das ist jeden Euro, den man dafür zahlt, wert. Auf jeden Fall. Ich bin begeistert. Kultur in Innen- und Außenräumen. Mhm. Hey. Ja, das ja, lernt man halt wieder zu schätzen, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Und man merkt, wie schön das eigentlich mal war, oder? Mit Leuten in einem Raum zu jubeln und zu klatschen. Ja, aber tatsächlich diese total überfüllten Säle mochte ich schon vor Corona nicht. Also die Bar Jeder Vernunft war ja auch sowas, wo man gefühlt auf dem Schoß des Hintermanns saß. Und für mich als große Person waren so eine Dinger schon immer eine Qual. Das ist auch richtig. Und die Bar natürlich, es ist ein freier Betrieb, der ist ungefördert. Der lebt einfach von jedem, der da durch die Tür kommt. Und dass die sozusagen alles reinlassen, was rein will, kann man verstehen. Aber bequem war es an vielen Stellen eben genau deswegen nicht. Weil, ja, wenn man zum Klo musste, mussten drei Leute aufstehen. Das hat sich jetzt tatsächlich geändert und fühlt sich deswegen nicht leer an. Aber ich verstehe, dass so ein Haus damit Probleme hat, weil, ja, Servicekräfte und Künstler. Weil wer wirklich mal rechnet, was so ein Theater kostet im Betrieb, da ist halt Auslastungen um die 80-90% einfach notwendig zur Selbsterhaltung. Also von daher, ich kann es verstehen, aber schön ist anders. Ja, genau. Ja, aber kommen wir zu dem anderen. Genau, es ist ja auch nicht immer möglich, dann einfach schlicht zu erweitern. Und ja, wenn sie alles richtig und gut machen, und das ist ja so oft so, dann sind sie halt auch ausverkauft und könnten noch mehr Karten verkaufen. Dann stellt sich das. Ja, kommen wir mal zum Hauptthema, wolltest du sagen? Wollte ich, genau, weil ich war so begeistert. Ich könnte jetzt die ganze Sendung über Pigo und Eichhorn reden. Vielleicht sollten wir die mal einladen. Aber erstmal über die Wahl. Wir machen erstmal die schweren Themen und dann irgendwann was anderes. Genau, schweres Thema ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe da noch einen Forscher gehört, der seit über 40 Jahren die sämtlichen Wahlprogramme auf Lesbarkeit untersucht hat. Der Und Ärmste. die haben da halt so ein Punktesystem entwickelt. Das setzt sich halt zusammen aus Satzlänge, Satzverschachtelung, Fremdwörtern und können eben so tatsächlich ganz gut analysieren, wie gut verständlich die Texte sind. Das kennt man inzwischen auch so von WordPress oder so, dass die einem da auch vorschlagen, was man noch irgendwie alles textlich machen soll. Und sie gucken eben überhaupt nicht auf den Inhalt, sondern nur auf die Verständlichkeit. Und tatsächlich dieses Jahr war das mit Abstand schlechtest gemessene Ergebnis aller Wahlprogramme überhaupt. Das finde ich tatsächlich richtig überraschend, dass es also eher nach unten geht, anstatt nach oben. Ansonsten sagen sie halt, sie haben so einen Score, der geht bis 20. 20 wäre halt so ein Idealwert. Super einfache Sprache, so dass das wirklich für jeden zu verstehen ist. Sie meinen, guter Wert für Parteiprogramme wäre vielleicht 16. Und der Schnitt über diese letzten 40 Jahre ist bei 9. Und dieses Jahr war es 7, irgendwas. Also wirklich erschütternd. Es gibt keine Partei, die das generell alles richtig macht, sondern das wechselt immer. Den besten Score, meinen Sie, hat noch die bayerische CSU bei Landtagswahlen. Da kommen sie auf 12 bis 13 Punkte. So. Das ist also überraschend. Ja, finde ich auch überraschend. Aber die schreiben eben tatsächlich vielleicht auch ein bisschen, wie ihnen der Mund gewachsen ist und dass sie eben doch wissen, dass jetzt nicht jeder einen Hochschulabschluss hat, ihrer Zielgruppe. Aber das oder die Probleme in Bayern sind nicht so komplex, dass man dafür so viele Fremdwörter braucht. Ja, das ist ja ist aber eine das eine. Ja, das andere ist natürlich so Satzlänge. Und weißt du, so kurze Sätze gut ist ja sowas, was man irgendwie eigentlich sich für so einen Text einfach hinhängen kann. Ein Gedanke, ein Satz, nächster Gedanke, nächster Satz. Eigentlich relativ schlicht, wird aber nicht gemacht. Es ist wirklich gräuselig zu lesen. Und zu dieser Wahl, den höchsten Score hat überraschenderweise, finde ich, die Linke gehabt. Also, aber die unterscheiden sich halt auch alle nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, das war halt irgendwas in der Neuner-Richtung. Und das am schlechtesten verständliche Programm, die Grünen. Ja. Ja, ja. Ja, da ist viel viel komplexe Sprache drin, das stimmt. Ich habe jetzt ja zumindest für alle Parteien, die Programmpunkte zum Thema Kultur gelesen in den Wahlprogrammen. Ich hatte auch tatsächlich erst bei irgendeiner Partei das Programm in einfacher Sprache auf und dachte, wollt ihr mich veralbern, weil dann eben wirklich nur so ein Stichpunkt drin steht, was sie so vorhaben. Das ist jetzt ein bisschen dünn, ja. Und dann stelle ich mir, okay, das ist das Programm in einfacher Sprache, das gibt es nochmal komplexer. Aber ja, man fragt sich so ein bisschen, was die Wahlprogramme bedeuten sollen. Und sind sie sozusagen erstmal auch sind sie Wahlwerbung? Sollen sie nach außen hin verständlich machen, was der Bürger da wählt? Oder sind sie dann am Ende Pflichtenheft für die Partei, wenn sie gewählt worden ist, was sie zu tun hat politisch? Das kann man ja beides so sehen. Und ich würde auch sagen, gut wäre beides. Es ist verständlich geschrieben, dass der Bürger weiß, was er wählt und hinterher eben abhaken kann, haben sie in dem Sinne ihre Politik ausgerichtet, ja oder nein. Dass nicht immer alles so stattfindet und dass nicht alles umgesetzt werden kann, das ist ja klar. Aber wurde die Politik danach ausgerichtet? Und das finde ich auch ganz faszinierend, schon allein in den Formulierungen, teilweise im gleichen Programm, auch in verschiedenen Absätzen unterschiedlich von das wird gemacht, was noch nicht ist, das soll gemacht werden und dann werden wir, also so, das bleibt erhalten, das setzen wir fort und im nächsten Satz, das wollen wir. Ich denke, okay, setzt ihr jetzt, also es ist ja eigentlich alles Absichtserklärung, ne? Ja. Letzten Endes. Man könnte das alles sozusagen in der Zukunftsform schreiben und sagen, das werden wir tun, das werden wir tun oder das tun wir, das tun wir, das tun wir, letzter Satz, wenn wir gewählt werden. Das wäre die große Frage, aber da gibt es auch schon eine Inkonsistenz in der Schreibweise, ja, tatsächlich. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Wahlprogramme nicht dafür gemacht sind, dass man sie sich vollständig durchliest und ich denke auch, dass das niemand tun wird. Das liegt auch allein an der Menge, denn die sind nicht kurz. So, wir haben also, das kürzeste Programm ist von der SPD mit 60 Seiten. Das Programm der AfD kommt auf 214 Seiten. Also das ist schon eine Spanne und wenn wir jetzt sagen, wir haben nur die im Bundestag vertretenen Programme, aber es sind ja eigentlich noch viel mehr, die antreten, das kann man nicht alles lesen. Das ist einfach nicht möglich. Und aber das wir auch. Müssen da, ja, darf ich ja kurz das, einschreiten? Genau, ja. Weil du hast du recht, das ist richtig, aber ich habe beide Programme hier gerade digital offen, sowohl das Programm der SPD als auch das Programm der AfD, was tatsächlich seinerseits auf hier 210 und das PDF-Programm der SPD auf 66 Seiten kommt. Aber die SPD schreibt fast Blocksatz, ich würde mal sagen Schriftgröße 10, einfach quer rüber DIN A4-Seite voll. Ja? Und da gibt es zur Kultur anderthalb DIN A4-Seiten. Die AfD ihrerseits schreibt halbe, also einfach, da gibt es immer, die haben so einen ganz breiten Korrekturrand, da könnte jetzt ein Lehrer schön was dagegen korrigieren. Und da gibt es dann so Zitate mit so Kurzbekennungen, ne? Die AfD bekennt sich zu irgendwas. Und also einfach, ich würde, man müsste mal Wörter zählen, aber ich würde fast schätzen, dass die SPD das Doppelte zu Kultur schreibt. Das kann ich ja mal kurz mal nebenbei machen, mal spaßenshalber. Ja, ich finde, das ist eine interessante neue Kategorie, dass man das tatsächlich auch auf Wörter runterbricht. Naja, weil andererseits haben wir da natürlich auch eine Erfassbarkeit. Ja, genau. Das bisschen mehr Platz ist gut. Ja, ich meine, nichts gegen Design. Ne? Man will ja auch Lesbarkeit erzeugen, ist alles gut. Aber wir wissen halt auch, wie es ist. Also allein Seitenzählen sagt erstmal noch nichts über ja. den Inhalt aus. Ja, da sind wir schon bei Medien. Warte mal, ich zähle mal die Zitate. Also bei uns an der Uni wurde dann auch Schriftgröße, Schriftart, Zeilenabstand und sowas alles durchdefiniert, damit dann die Ansage, Hausarbeit muss 20 Seiten haben, auch irgendeinen greifbaren Punkt hat. Ja, weil, wie gesagt, wenn es nur um Seiten gibt und vor allem mit so, die AfD leistet sich halt auch vor jedem Kapitel eine extra Seite, wo dann Kultur oder sowas steht. Was ja in Ordnung ist, ne? Gar keine Kritik, aber es ist halt, an der Seitenzahl ist wenig zu holen. Also der Kulturabschnitt hat, wenn ich es richtig zähle, 674 Worte bei der AfD. Das merken wir uns mal. Und jetzt suchen wir nochmal die SPD. Ne? Plus minus natürlich, weil hier wahrscheinlich, ich mache jetzt hier ganz knackig nur Copy und Paste. Da geht sicherlich mal noch irgendwo ein oder anderes Überschriftenwort mit rein. Aber geht ja nur mal um ein Gefühl zu bekommen. Nicht zu viel kopieren. Ja, das ist tatsächlich, genau, was haben wir hier? Vielleicht täusche ich mich aber auch. Jetzt wird es spannend. 734, also. Aha. Das sind gut 100 Worte mehr auf anderthalb. Also tatsächlich da, aber ja, es tut ja auch gut, wenn man wenig lesen kann auf vielen Seiten. Da hat man immer das Gefühl, es geht voran. Ich habe schon 10 Seiten gelesen, aber genau, diese was Inhalt konsumiert. Ja, was natürlich passiert ist mit diesen Gesamtprogrammen, die sind dann ja die Basis eben für sowas wie die Programme in einfacher Sprache, für die Detailansprachen, wenn es eben um Kultur oder Bildungspolitik oder was auch immer geht. Also es werden quasi diese Fragmente aus dem Gesamtprogramm ja auch überall verwendet. Also dementsprechend ist es schon eigentlich wichtig, dass das auch verstehbar ist. Ja. Gut, reden wir mal über Kultur an sich, oder? Das ist, glaube ich, ganz spannend. Vielleicht zum Full Disclosure, also einmal zu sagen, ich bin so politisch, stehe ich glaube ich eher links. Deswegen würde ich mich ein bisschen zurückhalten, den Spektrum auf der anderen Seite gegenüber zu verhalten. Ja, nur vielleicht, um es einmal zu sagen, natürlich eine gewisse Tendenz vielleicht haben kann. Es tut mir jetzt schon vorderein leid, aber manche Dinge ärgern mich. Interessanterweise mir nicht. Also es wird eine Tendenz haben, sonst, das ist ja meine Meinung. Stimmt auch wieder, ja. Ja, aber wir sind doch Journalisten jetzt, wenn wir im Radio sind. Da muss hier auch journalistisch gearbeitet werden. Ja, das ist ja auch ein weites Feld, ob Journalisten nicht auch Aktivisten sein können und oder wie sich das verhält in so einer Mischform. Ja. Und ich finde, da sollten wir uns die Freiheiten nehmen, die wir uns nehmen wollen. Fertig. Gut. dann reden wir mal über das Scheißprogramm von. Gut. Ja, aber ja, zum Beispiel, was Kultur. Ich halt gut finde, ist, dass wir die AfD hier auch bereden. Die wird nicht weggeschwiegen, auch wenn wir sie nicht leiden mögen. Das, ja, sie ist halt an vielen Stellen antidemokratisch und das habe ich, damit habe ich ein großes Problem. Nichts gegen andere Meinungen. Und auch nichts gegen Leute, die andere Ansätze haben, aber sozusagen, weil es geht hier nämlich schon los und das ist das Erste, wenn es über Kultur gesprochen wird, die AfD macht als allererstes erstmal eine Definition auf. Und Kultur ist, also Kulturüberschrift und dann kommt deutsche Leitkultur statt Multikulturalismus. Und der erste, ja, geht dann los mit Identität. Unsere Identität ist geprägt durch unsere deutsche Sprache, unsere Werte, unsere Geschichte und unsere Kultur. Und die besteht leider aus einem Multikulturalismus. Also unsere Kultur ist ja nicht, wir leben ja nicht auf einer Insel. Das kann man vielleicht noch in Japan schreiben, die irgendwie 400 Jahre niemanden rein- und rausgelassen haben. Aber Deutschland ist einfach ein Land mitten in Europa und von so vielen Einflüssen geprägt. Das ärgert mich schon ganz furchtbar. Ja, ich finde das aber tatsächlich, das, als ich das gelesen habe, fand ich das wirklich sehr spannend, dass wir nämlich offensichtlich ganz verschiedene Kulturdefinitionen haben. Und dass eben bei der AfD, wenn sie über Kultur schreiben, reden sie eigentlich über Brauchtum, Mundarten, lokale Kulturvereine, Baudenkmäler und Architektur sowie Erinnerungskultur, was sie eben besonders schützenswert halten. Und das ist halt was ganz anderes, als in meinem Kopf das Ganze ist. Und Heimatliebe und Traditionsbewusstsein fördern ist ihr Ziel für ihre Kulturarbeit. Genau, ja. Und dann, weil die Theorie dahinter ist eben, wenn du verschiedene Kulturen zulässt, das ist ja auch das, was sie dann beklagen, führt das zu einem Neben- und Gegeneinander von Parallelgesellschaften. Und das ist, glaube ich, genau, also, ja, was ist Kultur, ist die große Frage, und die Kultur ist das Zusammensetzen der Bräuche und Bräuche. Wir zählen, wir sagen immer Kunst und Kultur. Für uns der Kulturbetrieb eben auch mit einer künstlerischen, öffentlichen Auseinandersetzung oder verbunden, ja, also für uns ist ein Museum eben nicht Kunstbetrieb, sondern auch Kulturort, aber ich glaube genau das Gegenteil ist der Fall, weil Kulturen vermischen sich automatisch, wenn sie eben ausgeübt werden können, wenn sie stattfinden, wenn es Plätze gibt und so eine Leitkulturdiskussion ist halt einfach schwierig, weil wir natürlich Traditionen schon immer von anderen Kulturen und Kulturräumen übernommen haben. Also mich ärgert das als, ich habe ja mal Geschichte studiert und ich denke immer so, ich habe so eine kleine Historikerseele und denke, das kommt doch alles woher. Also das Mittelhochdeutsche und unsere ganzen Traditionen, die kommen ja irgendwo her. Und die sind natürlich nicht alle auf unserem Mist gewachsen. Deswegen, eigentlich ist es eine Art Zementierung von dem Status quo, also oder dem einem vermeintlichen Status quo, den wir jetzt haben. Aber wir konsumieren amerikanische Filme, wir schauen französisches Kino, vielleicht auch nicht, aber so im Großen und Ganzen. Wir fahren in die gesamte Welt in Urlaub. Und ich glaube, wenn Leute essen gehen, gehen sie zu einem unteren Promillebereich in rein deutsche Spezialitätenrestaurants. Also hier in Berlin ist das schwierig. Da fällt genau, man dann, das ist aber Berliner Blase, kann ich dir jetzt mal sagen. Wenn du, ist schon klar. Aber wenn du mal in den Spreewald, wo ich jetzt war, fährst, oder danach war ich im Urlaub im Elbsandsteingebirge, dann ist 90% der Gastronomie deutsche Küche. Und die macht dann um 20 Uhr zu und deswegen geht man dann zum Griechen, weil der bis 21.30 Uhr auf hat. Das ist das Leben da. Also das, genau, aber der Grieche ist ja jetzt nicht deutsche Kultur und der deutsche Kultur bietet dann Wiener Schnitzel und böhmische Knödel, ja, genau. Knödel und so. Und der Spreewald, dann hast du plötzlich, da war ich auch gewesen, lustigerweise, vor zwei Wochen. Dann hast du da das Sorbische. Also, ja, hast du da Kartoffeln und Quark, genau. Genau. Aber so, und das ist ja alles ein Schmelztiegel. Allein Deutschland ist ja schon keine. Keine Kategorie. Was ist denn das bitte? Also die Bayern sind doch nicht wie die Norddeutschen und die Rheinländer nicht wie die Berliner. Und das hat ja auch, das ist ja auch gut. Also diese Kulturunterschiede, die machen ja auch Spaß und die machen das auch schön. Und ich möchte mein italienisches Lieblingsrestaurant nicht missen und auch nicht, ja, den indischen Restaurant, was es hier gibt und so. Also war auch in Hoyerswerda indisch essen, das geht. Das ist keine das ist nicht mal europäische Kultur. Also kann man sich nicht mal auf die Griechen Tradition berufen. Na gut. Also ich glaube, vermischen, gerade was Kreativität und Kultur betrifft und gerade was Kunst betrifft, unfassbar wichtig ist. Also ich. Ja. Aber da finde ich tatsächlich auch überraschenderweise, um wieder zur AfD und zu diesem Programm zu kommen, die benennen das halt sehr klar, dass sie das ablehnen. Also da ist zum Beispiel so ein Satz, die Gefährdung unserer kulturellen Identität durch linksideologische Strömungen, die von Cancel Culture über Postkolonialismus bis hin zur linken Identitätspolitik reichen, ist übrigens auch ein wunderbarer Satz mit vielen erläuterbaren Begriffen. Fast barrierefrei. Versteht niemand. Aber es ist halt ganz, ganz klar, dass die Parteiideologie auch hier in im kulturellen Bereich sich widerspiegelt. Ganz klar. Also wir haben hier das, dass hier das eigene, die weiße Kultur und Geschichte gemeint sein könnte, zeigt das Wahlprogramm zum Thema Dekolonialisierung. Hier sieht die Partei eine Verteufelung des weißen Mannes. Also, genau, also es werden quasi zum Beispiel Rückgabe von Sammlungsgütern aus kolonialen Kontexten abgelehnt und so. Also da, finde ich, spiegelt sich ganz klar das wieder, was ich zumindest von der Partei auch im Allgemeinen dachte. Ja. Und also wenn wir mal auf die Kulturförderung gucken, weil das werden wir, glaube ich, bei allen Parteiprogrammen gleich noch machen, finde ich noch ganz spannend. Der erste Satz, den unterschreiben wir, glaube ich, alle. Die Förderung von Kultureinrichtungen muss transparent sein. Ne? Da kurzer, knackiger Satz, finde ich auch richtig. Wer gibt welche Kultureinrichtung Geld und wie viel und was machen die damit? Völlig in Ordnung, sind wir auch alle d'accord. Und dann, die staatliche Kulturförderung darf nicht dazu missbraucht werden, die politische Willensbildung zu beeinflussen. Und ich glaube, genau da ist natürlich der Punkt, die Kultur trägt dazu bei, eine diskursive, freiheitliche, demokratische Kultur zu fördern. Das macht sie auch. Das ärgert natürlich eine Partei, die da erstmal dagegen ist und will da kein Geld hinhaben. Und vor allem das Schlimmste ist ja eigentlich, dann Einfluss zu nehmen, weil momentan ist es so, dass die Kultur kriegt Geld und die Kunstfreiheit ist im Grundgesetz verankert und macht dann erstmal damit, was sie will. So. Und das passt einem natürlich nicht. Also ich gehe ja ganz oft auch aus Theaterstücken raus und denke, so ein Quatsch. Aber finde es spannend, dass sie auch im Gegensatz zu anderen Parteien, die alle sagen, der Bund muss die Länder und die Kommunen unterstützen, die Kultur zu fördern, weil sie durch die Corona-Krise zum Beispiel auch finanziell Probleme haben, dann schreiben sie hier ganz ausführlich, dass sie eben dass sich die Kulturhoheit der Bundesländer bekennen und die kulturpolitischen Aktivitäten des Bundes begrenzen wollen. Also die Förderung, so verstehe ich es zumindest, die Förderung des Bundes auf die Landes- und Kulturebene einschränken, was total schwierig ist, weil da ist eigentlich das, was alle anderen ausbauen wollen, weil es notwendig ist, dass mehr Bundesgeld auch fließt. Es gibt ja auch so ein Verbot sozusagen sich da zu unterstützen. Das wollen ja ganz, also die Linken zum Beispiel wollen das auflösen, auch die SPD. Ja. Vielleicht sollten wir auch einfach mal zu einer nächsten Partei switchen. Ja. Switch. Aber haben wir das ja, ne? Mehr, ja, das endet ja auch damit. Genau. Und dann geht's weiter mit Medien. Ja. Damit werden wir es leider gar nicht beschäftigen, obwohl das auch nochmal ein ganz eigener Bereich ist. Wo wollen wir hinspringen? CDU? Ja, machen wir die CDU. Ja. Deutschland als Kulturnation. Das ist erstmal nicht schlecht, oder? Und dann finde ich das total spannend, antwortet die CDU mit Kultur ist wichtiger Standortfaktor. Das sieht man auch so ein bisschen die Schlagrichtung. Kultur ist eben, wenn sie sich bezahlt, ne? Macht. Ja, genau. Ja. Das macht man doch nicht aus Selbstzweck. Das ist doch Quatsch. Ja. Na gut, aber sie korrigieren es danach. Sie ist aber vor allem eins. Sie ist Ausdruck von Humanität. Kultur stiftet Identität, Gemeinschaft, Zusammenhalt. Okay, das ist erstmal richtig und auch genauso falsch, weil Kultur nicht Identität, Gemeinschaft und Zusammenhalt stiftet, sondern die Kultur ist das, was aus Gemeinschaft, Zusammenhalt und Identität entsteht. Aber gut, wir wollen da jetzt nicht kritischer werden. Das ist vielleicht auch ein Kreislauf, oder? Also es ist in beide Richtungen. Ja, du kannst ja auch eine im Sinne von einer Unkultur haben, wenn wir die Kultur hätten, uns gegenseitig auf die Nase zu hauen permanent, dann wäre das ja auch eine Art von Kultur. Kultur ist ja erstmal per se nichts Gutes, sondern ist ja erstmal nur eine Bakterienkultur, ist auch erstmal keine freie, individuelle, humanistische Veranstaltung, sondern ist erstmal nur eine Kultur. Aber gut, wir wollen da nicht päpstlicher sein als der Papst, wir wissen, was gemeint ist, ne? Wir hoffen es zumindest. Genau, ansonsten finde ich, bleibt die CDU, CSU, die wir jetzt mal hier quasi gemeinschaftlich betrachten, relativ unkonkret. So zumindest, was ich so rausgelesen habe, mit einer Ausnahme, nämlich was sie alles fördern wollen, auch an Minderheiten in Deutschland. Genau, das fand ich ganz spannend. Also vielleicht eins zu sagen, sie wollen so Förderprogramme, die gerade laufen, weitermachen, wie Neustadt Kultur. Das ist ein großes Förderprogramm für die freie Szene. Über die Bundesbeauftragte über die Beauftragte Bundesregierung für Kultur und Medien, die Monika Küppers, läuft das. Das wollen sie weiterführen. Das ist auch hier nicht... Also wird weitergeführt, ist einfach Präsenz. Punkt. Mhm. Wird fortgesetzt. Fertig. Genau. Und dann haben sie halt die vier nationalen Minderheiten explizit aufgeführt. Das sind die Dänen, die Sauben, die Friesen und die Deutsche, Sinti und Roma. Ja. Und da möchten sie auch, dass diese Volkskulturen weiter gepflegt werden und das auch unterstützen. Genau. Das finde ich also spannend, auch erstmal sehr gut. Ja, fand ich ganz großartig, dass es da wirklich wörtlich steht, dass das sind die Minderheiten, die werden gefördert und die kriegen ihre Unterstützung. Das finde ich auch richtig. Dann haben wir aber auch das Thema das kulturelle Erbe der deutschen Heimatvertriebenen und Aussiedlerinnen als wertvoller Teil unserer Identität. Genau, das ist tatsächlich, das könnte man gefühlt so aus dem Wahlprogramm der 50er und 60er Jahre der CDU. Steht da immer drin und wird immer rübergeführt. Was ich spannend fand, war, die soziale Absicherung von Künstlern ist uns wichtig. Wir werden deshalb die Künstlersozialversicherung stärken und Künstler und Kreative besser absichern. Und jetzt kommt's, und das verstehe ich eigentlich nicht, indem wir den Schutz der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung bei selbstständiger, nicht künstlerischer Nebentätigkeit dauerhaft ausbauen. Das heißt also, sie wollen Künstler und Künstlerinnen dadurch stärken, dass wenn sie nebenbei nicht künstlerisch arbeiten müssen, dann auch Kranken- und Pflegeversichert werden. Also. Ja, das klingt auf jeden Fall seltsam. Wenn du Kellnern gehen musst, dann kannst du dich dabei auch Kranken- und Pflegeversichern. Das ist ja gut. Ich meine, nichts gegen Kranken- und Pflegeversicherung, aber das ist so ein bisschen, wir unterstützen dich als Künstler, wenn du schlecht bezahlt wirst, indem du einfach besser nebenbei arbeiten kannst. Das ist doch nett. Es steht auch irgendwo so ein Satz, den habe ich jetzt leider verblättert, mit Es soll einfacher werden, als Künstler zu arbeiten. Wir wollen damit die fleißigen und umtriebigen Künstler fördern. Das ist, also das klingt so nach, der Markt wird's schon richten. Wenn du fleißig bist, dann ist es automatisch ein Erfolg. Aber das ist tatsächlich ja die Argumentation, die jetzt auch während der Corona-Pandemie erstmal lief und laufen musste, war zu sagen, Kultur ist Standortfaktor, Kultur ist eine große Branche, hier arbeiten einfach Millionen oder ja, wirklich Millionen von Menschen und nehmt das ernst, das machen sie jetzt und jetzt tatsächlich wird dieser Standortfaktor auch entsprechend angeschaut. Ich finde es gut, dass sie sich zur Künstlersozialversicherung, also zur KSK, bekennen. Die Frage ist, was soll da passieren? Da gibt es in anderen Wahlprogrammen konkretere Aussagen. Vielleicht eine Sache noch zur Sprache, weil wir das gerade bei der anderen Partei hatten. Auch natürlich die CDU bekennt sich zur deutschen Sprache als besonders wichtigen Teil unserer Identität. Wir wollen sie weiterhin fördern und wertschätzen als Kultur-, Amts- und Umgangssprache. Da gibt es eine Aussage, aber keine, nichts zum Gendern, genau. Wobei teilweise ist es schon auch hier gegendert. Ansonsten, was ich interessant fand, bei kulturmanagement.net haben sie sich halt ganz viele Wahlprogramme angeschaut und da war noch das Fazit, dass in den vielen anderen Parteiprogrammen kommt Kultur auch in anderen Punkten immer wieder vor. Das heißt also, es wird nicht ausschließlich in diesem einen Absatz oder in diesem einen Kapitel behandelt. Und bei der CDU-CSU ist es nicht so. Also die, es gibt quasi in den anderen Bereichen keine Verquickung zur Kultur. Und im Grunde sind das alles relativ wenig konkrete Aussagen, so, die man, weil man wahrscheinlich einfach eine Aussage hinschreiben muss. Ja, das tatsächlich auch, auch so Null-Aussagen. Also eine, die mich geärgert hat, lese ich mal noch schnell vor. Die Provenienzforschung vor allem zum NS-Kunstraub, wie auch zu Kulturgutentziehungen während der SED-Diktatur und des Kolonialismus bleibt kulturell, kulturpolitischer Schwerpunkt, meine Fresse. Das heißt, übersetzt, die Forschung darüber, woher NS-Kunst, also geraubte Kunst stammt, woher die DDR Kulturgüter entzogen hat und woher sozusagen Dinge kommen, die während des Kolonialismus gestohlen und geraubt worden sind. Das beforschen wir weiter. Mhm. Aber das bedeutet aber zurückgeben, ja eigentlich. Tun wir es nicht. Ja. Nö, also wir entscheiden nicht, was wir machen. Wir wollen keine Verträge, keine Rückgabe, nichts, sondern wir forschen einfach weiter. Und wir wissen dann hinterher genau, woher was kam. Aber was wir damit machen, ist eine andere Frage. Das fand ich, und bleibt kulturpolitischer Schwerpunkt. Das ist einfach, ist ein toller Satz, der sagt, ja, wir gucken da weiterhin. Ja, ganz genau. Bleibt so, wie es ist erstmal. Macht euch keine genau. Sorgen. Mhm. Schauen wir mal in die SPD, oder? Ja, sehr gern. Mhm. Einander besser verstehen? Nee, das ist das zweite, warte jetzt. Ach so, weil ich es rauskopiert habe. Ja, also, was ich, Sie haben ja auch erstmal so eine Definition von Kultur. Kultur ist lebensnotwendig als Inspirationsquelle und Katalysator von Debatten. Das finde ich tatsächlich eine schöne Kulturdefinition. Dass sie lebensnotwendig ist, ist ein No-Brainer, wie man neudeutsch sagt. Aber Inspirationsquelle und Katalysator von Debatten, ich glaube, genau das soll zumindest Kunst sein, ob das jetzt Kultur in dem Sinne ist, aber ja. Ja, wir erleben ja nicht nur die Bedrohung des sozialen Zusammenhalts, sondern auch ein Schwinden des gemeinsamen Sinns und der gemeinsamen Wertegrundlagen, steht da auch noch. Und auch das finde ich nicht schlecht zu sagen im Kontext von Kultur, dass ja möglicherweise da zumindest ein Thema sein könnte. Genau, und tatsächlich gehen sie so weit, dass sie dann sagen, wir wollen Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankern. Da gibt es tatsächlich auch bei der Linken eine ähnlichen und auch bei der FDP, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wollte ich gerade sagen, interessanterweise bei der FDP. Aber gut, da kommen wir vielleicht dann genau, noch hin. Kommen wir noch hin? Ja. Ja, also tatsächlich diese Verankerung im Grundgesetz. Es gibt ja die Kunstfreiheit im Grundgesetz verankert, aber was verankert werden soll, ist eben diese Idee von Kultur ist Teil, ist einfach Aufgabe auch des Staates, sich da zu kümmern und zu schützen. Und deswegen Verankerung im Grundgesetz, das finde ich erstmal sehr gut. Sie wollen die bestehenden Infrastrukturen aufrechterhalten, vor allem die Produktionsmöglichkeiten und schreiben hier auch ganz explizit auch in, also die Produktionsmöglichkeiten künstlerischer und kultureller Inhalte auch in der freien Szene gesichert werden. Also tatsächlich auch ein Bekenntnis zur freien Szene, dass es eben nicht nur um die Häuser und um die Stadt- und Staatstheater oder öffentlichen Sammlungen so geht, sondern eben auch die freie Szene. Und da geht es eben darum, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Künstler stärker zu berücksichtigen und bessere soziale Sicherung zu schaffen. Und das ist tatsächlich eine über Mindestgagen und über Ausstellungshonorare, also einfach eine klarere Bezahlung und dieses Lohndumping, was in der freien Szene tatsächlich auch stattfindet, anzugehen. Das finde ich einen ganz guten Ansatz. Ja. Das klingt mal nach einem Wahlprogramm. Finde ich auch. Dazu kommt noch, dass sie sagen, auch das Thema Nachhaltigkeit und ökologische Einstellungen beim Kultursektor sollen auch mit berücksichtigt werden. Und Tarifbindung und Geschlechtergerechtigkeit bei den Freelancer, Solo-Selbstständigen, gerade in der Kultur- und Kreativwirtschaft, haben sie auch thematisiert. Finde ich also auch. Computerspielen und so, ja, das finde ich sehr gut. Und sie machen etwas, was sozusagen die AfD ausschließt. Sie sagen, sie wollen einen Bundeskulturfonds, sie wollen den ausbauen, den Bundeskulturfonds, oder Fonds besser gesagt, und Programme auflegen, mit denen kulturellen Freiräume gesichert entwickelt werden können, bis hin eben tatsächlich zu Theatern, Musikclubs, Museen, soziokulturellen Zentren, Bibliotheken, Musikschulen, also der Bund greift bis hin auf Kommunalebene mit Geld, also unterstützt mit Geld auf Kommunalebene, wird hier gesagt. Und das ist das, wogegen sich andere Parteien wehren, weil sie sagen, nein, die Kommunen sollen das selber machen. Was aber dazu führt, dass arme Kommunen eben dann die Bibliothek schließen und reiche Kommunen sich das leisten können. Und dann hat man einfach ein arm-reich-Kulturgefälle und das zu verhindern, dass den das steht aber auch im steht da auch noch drin, das Silo-Denken der politischen Ebenen und Ressorts soll überwunden werden, was eben genau bei diesen föderalen Strukturen zwischen Bund, Land und Gemeinden manchmal entsteht. Also auch da finde ich, sind die da auf einem guten Weg. Genau, und sie wollen hier auch die postkoloniale Erinnerungskultur fördern. Aber Rückgabe steht hier auch nicht explizit drin. Und tatsächlich auch nicht, ob sich das ändern soll. Ich habe es überlesen, ob man jetzt tatsächlich die Kultur stärkt. Weil, springen wir mal zur FDP rüber. Die FDP will die Kulturförderung ebenfalls nachhaltig stärken. Also vielleicht erstmal kurz zur Definition. Deutschland kann auf eine lange Tradition als Kulturnation blicken. Das ist doch nett, oder? Lange Tradition, Kulturnation. Kann man machen. Sie wollen auf jeden Fall die Kultur nachhaltig stärken. Das ist schon mal ganz gut. Genau. Was ich auch interessant finde bei der FDP, also wir waren ja schon, dass sie es ins Grundgesetz schreiben wollen. Gleichzeitig schließen sie für den Kulturbereich explizit ihr sonstiges Paradigma aus, dass der Markt alles richtet. Also hier wollen sie genau eingreifen auch. Aber das finde ich ganz schnell, weil sie sagen, und da glaube ich, kommen sie her, über ihren Freiheitsgedanken, für eine freie Entwicklung brauchen die Künste Förderung, weil sich gerade das Neue und Originelle oft jenseits der selbsttragenden Vermarktung findet. Also sagen, erstmal was Neues finden, jenseits der selbsttragenden Vermarktung, dann kann das ja irgendwann wirtschaftlich genutzt werden. Aber das Freie und Offene, und da sind die Liberalen ja, ne? Freiheit ist halt manchmal auch frei vom Markt sein, da muss man dann eben seine Paradigmen auch mal über Fragen. Und dann tatsächlich, ja, Kultur als Staatsziel, das haben wir gerade gesagt. Und kulturelle Bildung stärken, das fand ich ganz spannend. Sie wollen tatsächlich 10% des jährlichen Budgets öffentlicher und öffentlich geförderter Kulturorganisationen in kulturelle Bildung investieren. Also sozusagen genau das Gegenteil von der AfD, sozusagen ganz bewusst sagen, hier braucht es kulturelle Vermittlungsangebote für Menschen aller Altersgruppen, unabhängig von sozialer und kultureller Herkunft. Genau, kulturelle Bildung öffnet den Zugang zu Kultur für alle. Das heißt, die Öffnung und zu sagen, die Theater, die Museen sollen 10% ihres Budgets dafür verwenden, eben kulturelle Bildung, Angebote zu machen, um das zu öffnen. Das ist natürlich aber auch ein bisschen Eingriff in die Kunstfreiheit, wenn man auch sagt, okay, müsst ihr es auch vermitteln. Aber erstmal kein falscher Gedanke. Ja, also ganz oft ist ja auch tatsächlich der Kulturbereich und der Bildungsbereich so ein bisschen verbandelt in den Programmen. Also das, glaube ich, haben viele schon so ein bisschen als Ziel so zumindest mit untergeschoben. Genau. Was ich auch noch sehr schön finde bei der FDP ist, beim Thema institutionelle Förderung möchten sie gerne die Institutionen in ihrer Unabhängigkeit stärken. Und das bedeutet auch, dass die Auswahlgremien weitestgehend fachlich und nicht politisch besetzt sein sollen und die Amtszeiten begrenzt werden. Also sowas wie Filmförderung und so steht da ganz explizit drin. Finde ich auch sehr schön, weil wahrscheinlich gibt es da überall auch den ein oder anderen Sumpf. Oder kann entstehen zumindest, wenn man da nicht ab und zu mal was ablässt. Genau, die Kulturgesetzgebung wollen sie aber auch überarbeiten. Da sind sie dann wieder in ihren Freiheitsrechten. Das eine ist das Kulturschutzgesetz gegen Abwanderung von nationalem Kulturgut. Da sagen sie, der freie Markt soll aber verkaufen und kaufen von Kulturgütern zulassen. Da können wir nicht eingreifen. Und was ich sehr spannend fand, waren Urheberrechte, waren ihnen wichtig. Da gibt es einen Absatz, faire Interessensausgleich und Grundrechte im Internet sichern. Und da geht es ihnen vor allem um so, sie wollen den amerikanischen Fair-Use-Prinzip maßvoll weiterentwickeln, um dann diese Urheberrechtsschranken etwas zu öffnen für Bagatellklausel, private Nutzung und so. Das ist ganz spannend, da sind sie auch Freiheitsrechte, aber Markt, das greift so ein bisschen ineinander. Aber fand ich ganz spannend, dass sie sich da eben auf diese Gesetzgebung bzw. Urheberrechtssachen stürzen. Wir haben da noch einen europäischen Ansatz, aber wir müssen mal noch rüberschwenken zur Linken, sonst haben wir sie dann doch nicht gemacht. Ja. Die Grünen haben wir ja auch noch nicht gesagt. Meine Herren. Ja, wir müssen uns echt. Die Linke sagt, Kultur, krisenfest, vielfältig und für alle zugänglich. Ist auch erstmal ein sehr schöner Einstieg. Ja, genau. Und sie sagen Kultur und Kunst ganz bewusst sind für uns alle unverzichtbar und demokratierelevant. Das würde ich tatsächlich mal so unterschreiben. Gehen wir runter in die Punkte. Einbeziehung aller in die gesetzlichen Sozialversicherungssysteme, um die soziale Absicherung von unstetigen Beschäftigten und Solo-Selbstständigen zu verbessern. Das ist eine gute Idee. Ja, also auch die Öffnung. Die Öffnung der KSK, also der Künstlersozialkasse für weiße Berufsgruppen. Und ganz explizit steht hier drin, den Bundeszuschuss erhöhen. Ja. Dann Mindeststandards für die Honorierung. Das können wir, glaube ich, auch unterschreiben, dass das gut ist. Und das, auch hier geht es um Urheberrecht, Verhandlungsposition von Kreativen muss im Urheberrechtsvertrag gestärkt und ihre Mitbestimmungsrechte müssen gegenüber Verwertungsgesellschaften ausgebaut werden. Da würde ich auch gerne unterschreiben. Ich weiß mir nicht genau, wie sie das vorhaben, aber erstmal als Themenkomplex ein ganz spannender. Naja, sie haben hier gesagt, dass sie eben Marketing- und Digitalisierungsaktivitäten von Kultureinrichtungen möchten sie gerne fördern und sie hätten gerne die Zerschlagung von Internetmonopolen zugunsten alternativer öffentlich-rechtlicher Plattformen. Und Sie springen Open Access und sowas mit rein. Also das ist schon relativ konkret, was sie auch an Vorschlägen da so formulieren. Und was ich sehr spannend fand, war hier noch, sie wollen ein Bundeskulturministerium mit Kabinettsstrang und ein Kulturministerium, um die Belange der Kultur gegenüber anderen Ressorts sowie auch auf europäischer Ebene wirksamer zu vertreten. Weil momentan haben wir ja nur eine Beauftragte für Kultur und wir als Kulturnation, die wir so wichtig für Standort sind, das wäre ein Ministerium auf jeden Fall erstmal, also von mir aus kann man das Heimatministerium wieder abschaffen, wenn man mich fragt. Genau, da gibt es noch ganz viele Punkte, die sehr, sehr spannend sind. Lass uns doch mal schnell zu den Grünen gucken, bevor wir es wirklich versaut haben und die nicht. Genau. Die Künste sind frei und müssen keinen Zweck erfüllen. So gut. Riesenfeste Strukturen für die Kultur und so geht das los. Und hier wird Kultur tatsächlich als Künste erstmal definiert. Das finde ich ganz spannend. Sie fordern auch, Kulturschaffende und Kreative besser abzusichern, weil Corona-Krise zeigt die prekären Bedingungen. Und sie sagen auch, dass Kultur in der Gesellschaft ein kreatives Kulturleben braucht. Und dass das für eine demokratische Gesellschaft notwendig ist und wollen hier bestehende finanzielle oder bauliche Hürden müssen dafür abgebaut werden, etwa durch kostenlosen Eintritt für Schülerinnen, staatliche Museen, durch Sonntagsöffnung für öffentliche Bibliotheken und. Also sie wollen vor allem die Zugänglichkeit auch fördern. Mhm. Dann haben sie aber auch sowas wie Kultur schafft Wohlstand in einem Absatz drin, dass es als meist unterschätzte Branche in Deutschland gilt, die Kultur, und dass sie das wieder aufbauen müssen, was eben jetzt mit Corona und existenzbedrohenden Sachen sich da so aufgehäuft hat. Und was sie gemacht haben, was ich auch notwendig finde, Kulturbetrieb ökologischer machen, finde ich auch richtig, und wollen dafür Beratungsstellen, einen Green Culture Desk und einen King Culture Fonds als Förderinstrument einrichten, also um auch tatsächlich nachhaltiger Kultur zu gestalten, was ich auch richtig finde, wenn man mal so in Theatern oder andere Kulturproduktionen schaut. Erinnerungskultur stärken, das wollen sie auch. Und dann geht's schon in den Sport. Also da sind viele gute Gedanken dabei. An manchen Stellen bleibt es ein bisschen in der Metaebene, ne? Gut, ach, was läuft die Zeit davon? Gnadenlos durchgeritten. Trotzdem fand ich ist sehr erhellend, das sich mal so anzuschauen, genau so einen einzelnen Aspekt. Genau, und ich hoffe, wir konnten so ein bisschen Begeisterung dafür wecken, Wahlprogramme zu lesen. Man kann das ja sehr punktuell für den Bereich mal anschauen, den zu interessieren. Weil, ja, muss man ja seine Entscheidung treffen und genau, schauen wir mal. Genau. Dazu ist auch noch zu sagen, dass ja der Wahl-O-Mat ja da leider gefailt hat bei voto.vote, was also der Wahl-O-Mat für Kommunalwahlen ist. Da ist eine Kulturfrage tatsächlich drin. Also auch wenn ihr jetzt, also wir in Braunschweig zum Beispiel wählen ja den Bürgermeister und sowas jetzt auch gleich neu, da ist das möglich, das nachzuverfolgen. Ja, sehr spannend. Dann haben wir jetzt noch 90 Sekunden für Empfehlungen. Ich empfehle noch schnell mal den Pflanzendörfer 16. und 17.09. Und wer in Pankow unterwegs ist oder in Pankow lebt, Pankow, rum die Brotfabrik, am 9.09. habe ich das Vergnügen, eine Podiumsdiskussion mit den Kandidaten für die BVV zu machen und werde sie natürlich auch auf die Kultur ansprechen. Also wer mal seine Kandidaten kennenlernen will, das ist ja, der kann da gern dabei sein. 9.09. kostenfrei auf der Prager Zukunft in der Brotfabrik. Genau, und ich hatte noch das Wanzenfestival im Stadttheater Spandau drin. Geht da einfach auf Stadttheater Spandau, da steht ganz viel dazu drin. Das ist so richtig schön mit einer kleinen Mini-Open-Air-Bühne, die sie gebaut haben. Klimawerkstatt Spandau ist da mit dran und aller möglicher Kram. Also ein schönes, kleines, tiny Theater. Und dann haben wir natürlich noch den wichtigsten Punkt. Geht wählen. Geht wählen. Genau. Ja, also wir hören uns demnächst. Macht's gut, bleibt gesund und danke fürs Zuhören. Ja, dann bis dann. Tschüss.